Namen schreib, freiwillig Referate. Mir geht's um die eine Sache, dass ich mit dir endlich starte. Hör dir zu im Unterricht, lern für den Vokabeltest. Für dich bleib ich gerne noch 1-2 Jahre sitzen. 1-2 mal zum Ficken, Bio, Deutsch, Mathematik, Englisch, Geo und Physik, Chemie, Geschichte, Politik. Und bleib gern zum Nachsitzen, alleine unter deiner Aufsicht. Mache extra Fehler, schau dir bei der Korrektur den Ausschnitt. In der 5. Klasse wählte ich als Wahlfach Französisch. Hab natürlich nicht gewusst, dass unsere Referendarin schön ist. Und ab dann hieß es für mich immer da sein im Unterricht. Meistens waren ihre Tops, Röcke und Hemden durchsichtig. Ich liebte jetzt die Schule, denn sie hat den geilen Bute. Freute mich auf den Französischunterricht bei dieser Stute. Und mach jetzt die Hausaufgaben, Leute schreiben bei mir ab. Früher war das andersrum, ich schrieb immer alles ab. Sogar die Rektorin kommt und sagt: Hey, du hast dich gefunden. Wär ich jetzt beim Abitur, hätte ich einen Schnitt von 15 Punkten. Ich weiß schon 2 Tage vorher, was sie heute für Stoff durchnimmt. Und träum nebenbei davon, wie sie mich nach dem Stoff durchnimmt. Und währenddessen abträgt Vokabeln und Grammatik. Und ich natürlich alles weiß und ihr voll einer abgeht. Und ich will sie haben und sie merkt, was ich so dafür tue. Und werde durch sie der beste Schüler der gesamten Schule. Mach ich die Hausaufgaben, schreib freiwillig Referate. Mir geht's um die eine Sache, dass ich mit dir endlich starte. Hör dir zu im Unterricht, lern für den Vokabeltest. Für dich bleib ich gerne noch 1-2 Jahre sitzen. 1-2 mal zum Ficken, Bio, Deutsch, Mathematik, Englisch, Geo und Physik, Chemie, Geschichte, Politik. Und bleib gern zum Nachsitzen, alleine unter deiner Aufsicht. Mache extra Fehler, schau dir bei der Korrektur den Ausschnitt. Schule nahm ich nie ernst, wollte es alles nie lernen. Mich interessierten hübsche Mädels immer viel mehr. Und die schönste dieses Jahrgangs war nun mal die Lehrerin. Plötzlich mochte ich den Unterricht und hasste Ferien. Und kaufte mir eine Brille, nur für das Erscheinungsbild. Und wollte wissen, welche Rolle bei ihr meine Meinung spielt. Und Homies sagen: Hey, du hast dich verändert. Und Ladies sagen: Guck dir mal den an. Männer. Madame wurde auf mich aufmerksam, drückte mir eine gute Note nach der anderen rein und nahm mich im Unterricht oft dran und fragte mich, wie's kam, dass ich von ganz unten bis nach oben stieg. Und dann ergriff ich meine Chance und sagte zu ihr: Baby, Baby, bitte komm, wir trinken ein paar Baileys. Sie sagte nämlich: Nie wieder Baby, und benimm dich jetzt, okay. Komm, steig ein in mein Coupé, komm, wir fahren zu einem Café, hey. Jetzt mach ich die Hausaufgaben, schreib freiwillig Referate. Mir geht's um die eine Sache, dass ich mit dir endlich schlafe. Hör dir zu im Unterricht, lern für den Vokabeltest. Für dich bleib ich gerne noch 1-2 Jahre sitzen. 1-2 mal zum Ficken, Bio, Deutsch, Mathematik, Englisch, Geo und Physik, Chemie, Geschichte, Politik. Und bleib gern zum Nachsitzen, alleine unter deiner Aufsicht. Mache extra Fehler, schau dir bei der Korrektur den Ausschnitt. Sie bestellte einen Espresso, ich bekam eine Latte. Fing derbe an zu schwitzen, wie ich da so flacke. Sie legte ihren Kaffee weg und fragte mich, was los ist. Klar kenn ich Titten, aber niemals sowas Großes. Wir sollten uns addieren, unsere Kleidung subtrahieren, das Bett miteinander teilen, uns beide multiplizieren. Und sie schüttet mir ihren restlichen Kaffee auf den Arm, greift in die Tasche, hebt den Arm und sagt: Sorry, ich möchte zahlen. Oh shit! Und dann in der Schule am nächsten Tag kam ich mit Baggies, keine Brille, kein Sakko, kein guten Tag. Krempel jeden an, der sich mir in den Weg zu stellen wagt. Und alle Leute sagen: Na, ist endlich wieder normal. Mache keine Hausaufgaben, höre immer iPod, schreibe meine Lyrics und spreche mit Lehrern kein Wort. Mal auf die Tische, sprüh Graffitis ins WC, denk mir Lieder aus wie diese hier und press sie auf CD. Ich mach keine Hausaufgaben, schreib auch keine Referate. Mir geht's um die eine Sache, dass ich im Unterricht schlafe. Hör nicht zu im Unterricht, lern für kein Vokabeltest. Auf dieser Schule bleib ich niemals 1-2 Jahre sitzen. Kein einziges Mal zum Ficken, Bio, Deutsch, Mathematik, Englisch, Geo und Physik, Chemie, Geschichte, Politik. Und komm nicht zum Nachsitzen, vor allem nicht unter deiner Aufsicht. Mache extra Fehler, spuck dir bei der Korrektur in Ausschnitt.